ob ich dich liebe, sag ich tausendmal ja. Mein Herz ruft es dir zu, denn seit ich dich sah, will ich dein eigen werden, denn ich weiß ja genau, für mich gibt es auf Erden nur einen